Variante 3. Wie hat es Ihnen bei uns gefallen? Ausgezeichnet. Wir haben den Urlaub sehr genossen. Waren Sie auch sonst zufrieden? Ja, aber die Klimaanlage hat nicht richtig funktioniert. Haben Sie das gleich gesagt? Ja, aber es ist nichts geschehen. Oh, das tut mir aber sehr leid.